الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir haben heute den 82. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 18. Hadith an Abi Dharrin wa Mu'ad ibn Jabalin radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal اتقِ الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. طيب von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat und sie löscht sie, und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen. Überliefert bei At-Tirmidhi, und er sagte Hadith und Hasan, und in manchen Versionen Hadith und Hasan und Sahih. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter: Was aber die Vergebung der Sünden durch manchen guten Taten betrifft, neben der Behaltung des Lohnes davon, yani, was das betrifft, dass die Sünden vergeben werden durch manchen guten Taten, genau neben und während aber der Lohn dieser guten Taten nicht weggeht, sondern er bleibt. So kam es oder wurde darauf hingewiesen in den authentischen Hadith. Und es wurde gesagt, diese Sünden werden auch zu guten Taten umgeschrieben, wie der Hadith von Abi Malik al-Ash'ari, den wir bereits erwähnt hatten. Okay? Und wir erwähnten auch, dass manche Salaf, oder von manchen Salaf, dass für die eine Sünde, die gelöscht wird, bekommt man das Vielfache, für die eine Sünde, die gelöscht wird, wird eine gute Tat gelöscht, und es bleibt das Vielfache von den Hasanat. Das heißt, wir wissen ja, dass für jede gute Tat, die du machst, bekommst du mindestens das Zehnfache geschrieben. Okay? So, für eine Sünde wird einfach weggelöscht. Für eine Sünde, die gelöscht wird, wird nur eine Hasana, für eine gute Tat gelöscht, und es bleiben ihm 9 Hasanat, 9 gute Taten. Und er sagt, und das Offensichtliche ist, dass dies speziell ist für die kleinen Sünden. Was aber in der Akhira betrifft, yani im Jenseits, so wird zwischen die Hasanat und die Sayyiat, die guten Taten und die Sünden, gewogen. Und sie werden voneinander vergelten. Yani für jede schlechte Tat geht eine Hasana weg. So. Wenn derjenige, dessen guten Taten seine Sünden überwiegen, so ist er errettet und er geht in Jannah ein, im Paradies ein. Und dies ist egal, ob es in den kleinen oder in den großen Sünden ist. Und das ist für denjenigen, der guten Taten hat, aber er hat Unrecht getan. Okay, er hat Unrecht getan. Über ihm hängt Unrecht. So, diejenigen, denen er Unrecht angetan hat, die nehmen von seiner Hasanat ihren Recht. Okay? Wenn dann eine Hasana dann ihm überbleibt, dann geht er damit in Jannah ein. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, es gab ein Wali von Allahs Awliya. Okay, ein Anbeter, ein Diener Allahs. Okay, so ist ihm, nachdem er nicht zwischen ihr gerichtet wurde, ist ihm eine Hasana, die im Gewicht eines Senfkorns übergeblieben. So hat sie Allah vervielfacht, damit er in Jannah eingeht. Und es gab einen Unglücklichen. Und wenn er unglücklich ist, sagt Allah, vielleicht sind seine Hasanat weg. Oder sagt der Engel, entschuldige, sagt der Engel, seine Hasanat sind fertig, sind weg alle. Und es fehlt noch was. Yani, es gibt noch Leute, die Recht von ihm haben oder wollen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann nimmt von ihren schlechten Taten und tut sie auf seine schlechten Taten. Yani, wenn jemand zwischen ihm und den Leuten, die er Unrecht zugefügt hat, gerichtet wird und er hat keine Hasanat mehr, er hat keine guten Taten mehr, dann wird von seinen Sünden genommen, von ihren Sünden genommen und es werden auf seine Sünden gegeben. Okay? Und dann wird er in Jahannam geworfen. Wal'a'adhu billah. Und das ist der Hadith, diese Aussage ist ähnlich wie der Hadith, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ich glaube der Hadith ist bei Abu Dawud, wallahu alam, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wen betrachtet ihr unter euch als Bankrott? Als Bankrott. Sie sagten, Bankrott ist unter uns derjenige, der keinen Dirham oder Dinar hat, der kein Geld hat. Er sagte, nein, vielmehr ist der Bankrotte derjenige, der Yawm al-Qiyama kommt, am jüngsten Tag kommt und er hat gute Taten wie die Berge. Aber er hatte den beschimpft und das Blut von den vergossen und den üble Nachrede betrieben, gegen den üble Nachrede betrieben und so weiter. So rächt sich den von seiner Hasanat und der von seiner Hasanat und der von seiner Hasanat, bis wenn seine alle Hasanat weg sind, ja, leer sind und es fehlt noch was, dann wird von ihren Sünden genommen und auf ihm geworfen, auf seine Sünden geworfen und dann wird er in Jahannam geworfen. So ist dies der wahre Bankrotte. Der erste Hadith, den wir überliefert haben von Ibn Mas'ud, das Ibn Rajab hier überliefert, wurde bei Ibn Abi Hatim und andere überliefert. Und was hier gemeint ist, ist, dass ein Senfkorn von den guten Taten ist besser, nur durch die Güte Allah Azza wa Jal, weil er die Hasanat, die guten Taten des Gläubigen vervielfacht und segnet. Und das ist der Zustand von demjenigen, der guten Taten hat und schlechte Taten hat. Und Allah ihn mit ihm barmherzig sein will. So. Ist er gütig zu dem, was er von guten Taten hat und lässt ihm dann in Jannah eintreten. Und alles ist von seiner Güte und Barmherzigkeit, subhanahu wa ta'ala. Denn niemand tretet in Jannah ein, außer durch Allahs Güte und Barmherzigkeit. Ja? So wie es auch in der Sunna überliefert wurde. Und Abu Naim überlieferte mit einer schwachen Überlieferungskette von Ali marfu'an. Was ist marfu'an? Wer kann mir das sagen? Außer Abu Umar? Fi sabilillah. Okay. Abdul Aziz. Na, die Brüder kennen das schon. Die sind schon länger dabei. Abdul Aziz. Lestat, wenn du noch redest. So, du bekommst jetzt ein Rot. So, wenn du willst, reden wir nach dem Unterricht. Aber bitte stör nicht beim Unterricht. So. Abdulaziz, bist du da? Okay, weißt du, was Marfu'an bedeutet? Hadith Marfu'a. Bismillah, sag, Achi. Okay, dann fragen wir... Na, khair, inshallah. Okay, dann fragen wir mal Muqatila. Nein, falsch. Wer weiß es? Falsch. Nein. Ein Marfu'a, was bedeutet das Wort? Ich habe euch eine Hilfe gegeben. Wir haben drei Arten von Ahadith, die wir gelernt haben. Drei Arten. Okay? Wir haben, nein, das ist auch falsch. Wir haben gesagt, es gibt Marfu', Mawquf und den Munqata'. Wir haben gesagt, was bedeutet das Wort Marfu' im Arabischen? Etwas Gehobenes. Etwas Erhobenes. Okay? So, wer ist erhoben? Wer steht über die Menschen? Der ist der beste Mensch. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ist das. Ein Hadith Marfu' ist was? Die Aussage, die Tat oder die Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, egal ob die Hadith verbunden ist oder nicht. Okay? Mit einer verbundenen Überlieferungskette oder nicht. Na. Wir haben gesagt, es gibt dann Mawquf. Na. Al-Mawquf ist, kommt von das Wort Waqf. Al-Waqif. Ja? Wer stand bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Die Sahaba. Also, ist das die Aussage oder die Tat oder die Bestätigung des Sahabis? Okay? Allgemein. Nein, die Familie und Sahaba, das ist alles Sahaba. Sahaba, das heißt, jemand, der den Propheten erlebt hat und als Muslim gestorben ist. Okay? Im Zustand des Islams und als Muslim gestorben ist. Okay? So. Mawquf, ja, eine Sahaba. Al-Munqata ist was dann? Wer hat keine Verbindung? Munqata heißt unterbrochen. Wer hat keine Verbindung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehabt? Wer hat ihn nicht gesehen? Die Tabi'in. So ist das was? At-Tabi'in. Nein, nein. Wir trennen nicht zwischen Ahlul Bayt und die Sahaba. Okay? Khalas? Lernen wir das inshallah, weil das nächste Mal, vor allem die Brüder, die schon länger dabei sind, gibt es Strafen dafür. So. Abu Naim überlieferte mit einer schwachen Überlieferungskette von Ali Marfu'an, yani vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah offenbarte zu einem Propheten von dem Propheten der Söhne Israels, der Kinder Israels. Er sagte, sage zu den Leuten meiner Gehorsamkeit von deiner Umma, yani die mir gehorchen, dass sie sich nicht auf ihre Taten stützen sollen, yani verlassen sollen. Denn Ich kann mit jedem Diener abrechnen, Yawm al-Qiyamah. Und wenn ich will, bestrafe ich ihn. Und wenn ich will, dass ich ihn bestrafe, bestrafe ich ihn. Und sage zu den Leuten meiner Sünde, yani die Sündigen gegenüber mir, von deiner Umma, sie sollen ihre Hände nicht fallen lassen, yani sollen nicht aufgeben. Denn ich vergebe die gewaltige Sünde und es kümmert mich nicht. Subhanallah. Und dies ist die Bestätigung von der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder bestätigen die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam im authentischen Hadith, dass wenn man nuqish al-hisab al-dhib, Allahu Akbar. Das heißt, wenn mit derjenige, mit dem Allah hart abrechnet ungefähr, der wird bestraft. Okay, wenn Allah mit jemandem richtig abrechnet, der wird bestraft und in einer anderen Überlieferung, er ist dann verloren. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Wir hören inshallah hier auf und machen inshallah morgen weiter, weil wir fangen jetzt ein anderes Kapitel an. Ich sage subhanak Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.